Telekom Doppelfernsprecher Torstraße 125 Ecke Rosenthaler Platz an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine zertretene Coca-Cola-Dose sowie ein großer Haufen Zigarettenkippen sowie ein Plakat mit der Aufschrift Prog Rock'n'Roll Agogo am 22.12. 21 Uhr im Schokoladen in der Ackerstraße 169 Berlin Mitte. Ansonsten außer einem angeketteten Fahrrad, einem Eukalyptus-Bonbon-Papier und drei frierenden Palmen, die hier vor dem Imbiss Rosenthaler Grill aufgestellt sind. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.